Bild, ein Haus im Libanon. Das ist zerbombt und leer. Und Räumpanzer, die mit dem David schnell aus Israel. Ich schiebe es jetzt vor sich her. Es stehen Häuser im Westjordanland. Die sind zerbombt und leer. Die Familien misshandelt, ermordet und verschleppt. Von ihnen lebt kein einziger mehr. Schießbefehl und keine Zonen, trotz UN-Resolutionen, über die man dort nur herzhaft lacht. Schießbefehl und keine Zonen, trotz UN-Resolutionen, so dort weiter die Vernichtungsschlacht durch Israels Besatzungsmacht. Es stehen viele Häuser im Gazastreifen auf. Die sind zerbombt und leer. Sie gingen auf im Feuer, in den Flammen und im Rauch. Zerstört durch das Besatzerheer. Es standen schöne Häuser im alten Elbflorenz, in Nagasaki und Hiroshima. Doch die B-29 Bomber brachten ihre Todesfracht, bis man nur noch öde Trümmerwüsten sah. Bomben, Terror, keine Zonen, wo möglichst viele Menschen wohnen, so haben sie es immer gemacht. Bomben, Terror, keine Zonen, wo möglichst viele Menschen wohnen, getrieben von Angier und Niedertracht. Es steht ein Haus im Libanon, das ist zerbombt und leer. Und Räumpanzer, die mit den Navi schnell aus